Anmerkungen, Fragen, Fragen. Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Veranstalter. Aber ich glaube, nein, ich kann mich jetzt schlecht sehen, weil das nicht hier so ist. Aber ich glaube, redet man raus. Okay, also genau, mich würde halt interessieren, was du jetzt am Ende gesagt hast, sind jetzt so Revolution, also die kommunistische Revolution, so vorstellst, die Sportler, ist noch ein bisschen unorganisiert. Also dass man eben der bisherigen vielleicht andeuten oder so, sowas einzurichten, sowas durchzusetzen, umzusetzen, das Ding war da schon was dabei, was hast du Richtung Steuern mit ihm? Frag ich mal so ein bisschen polemisch. Also ich würde das mit den Steuern, das ist einfach in dem Sinne, als Gegenwehr zum Feldherrn. Normalerweise, also das Definitionsbild ist ja auch tatsächlich häufig eins von Feldherrn, wo Leute stehen und sozusagen sich als den Organisator der Massen begreifen. Jetzt, das sind dann immer die Vorstellungen, man müsse sozusagen was vermitteln, man müsse aufnehmen, was kommt, und es verstärken und zurückgeben und diese ganzen pädagogisch-militärischen Vorstellungen. Und dagegen ist das Feldherrn-Hügelbild von Theorie und Praxis, was eben wieder Theorie gerecht wird, noch Praxis, hatte ich eben dieses, was ich einfach sehr schön finde, dieses Benjamin-Bild von jemand stolpert und hat in dieser leibhaftigen Geistesgegenwart, in dieser leibhaftigen Geistesgegenwart genau diesen Stolpern umzudrehen, in diese Triumphgeste. So, und da ich denke, dass die Menschheit ja gerade wieder ein elendes Bild abgibt und sie nicht am positiven Stolpern ist, dass das sozusagen das auch mit Hoffnung setzen kann. Und ansonsten, ich glaube, es ist immer sehr schwer, man kann tatsächlich nicht so rangehen und sagen, okay, das sind sozusagen jetzt Sachen, die kann man, also von 1917 oder wo auch immer, oder 36 bis 39 oder 68 meinetwegen auch, sagen, okay, das sind schon die Elemente, die in die richtige Richtung, die müssen wir nochmal machen oder so, oder darauf aufbauen. Nämlich, ich glaube, dann müsste man eher dieses überschüssige Moment als Inspirationsquelle, als das, was zu aktualisieren wäre, zu sagen. Also, zum Beispiel, ich sage, was in der russischen Revolution großartig war, waren die Vorstellungen, weil man das schon nicht verwirklicht haben. Aber die Idee zum Beispiel, für die Menschen transportable Wohnungen zu bauen, die man, weil der funktionäre Mensch möchte ja vielleicht nicht mal einen Ort wohnen, also soll er seine Wohnung einfach mitnehmen können. Da gab es halt so Vorstellungen, so als ökonomische Überlegungen, wie man das machen könnte. Das finde ich ist dann halt so ein Moment, okay, dazu sind halt nicht Menschen fähig, wenn diese Fantasie freigesetzt wird, dass sie gerade keine Angst haben. So, aber das ist, und damit meine ich jetzt eben nicht, okay, das ist der erste Schritt zur Revolution, sondern Häuser bauen, wenn man hier auf solche überschüssigen Momente würde es ankommen, gerade auf das Luxushafte daran, weil es so herrlich unnützlich ist und gerade deswegen so menschenwürdig. Und ich glaube, wenn man das so durchgeht, würde man da einen. Und meistens findet man, gerade auch bei den spanischen Analysten oder so, dass die Leute immer eine etwas bessere Praxis als eine bessere Theorie hat. Vielleicht eine Frage dazu, oder eine Anmerkung dazu, bei den Situationisten gab es ja das auch, genau diese Vorstellungen von Räumen, die immer wieder verändert werden und so. Und dabei die Idee so ein bisschen durch eine Praxis, durchnimmt, schon vor revolutionärer Praxis das Bedürfnis nach genau so einem überschüssigen zu wecken oder überhaupt die Fantasie in den Leuten zu wecken, dass etwas ganz anderes sein könnte, dass man zum Beispiel ganz anders wohnen könnte, dass man in Situationen ganz anders reagieren könnte. Da wäre ja so eine Praxis, die nicht unmittelbar auf eine Machtergreifung oder sowas zieht, sondern wirklich die genau so einen Moment von Überschüssen vielleicht aus den Leuten hervorzulocken. Ich finde, das ist auch ganz sympathisch. Es hat sozusagen auch immer eine wichtige bei diesen Situationisten war ja auch quasi ihr selbstverzehrendes Moment. Also es wird dann schwer, wenn Leute das sozusagen wirklich dann als die Anleitung begreifen, die es heute gibt. Also am heute benutzt. Ich glaube, weil ich auch dann so umherschweifen würde, funktionieren kann. Aber sagen, als Haltung den Dingen gegenüber ist, finde ich das natürlich auch. Durchaus einiges an Beeindruckenden drin. Vielleicht auch mehr sogar als finde ich diese Haltung. Interessanter als die Theorie der Vielleicht noch ein zweites dazu. Also ich bin nicht sicher, ob du nicht auch so ein bisschen diese Kommunikationsgeräte der Leute missverstehst, weil sie schon, also ich glaube gerade diese Gruppe Afrika betonen, also die das Buch herausgegeben haben, die betonen ja immer, da geht es um eine Defensivstrategie und die reflektieren ja genau eigentlich auf diese Situation, die du beschreibst, an Praxislosigkeit und haben eher den Impuls zu sagen, naja, das ist vielleicht eine neue Möglichkeit, auch Aufklärung zu betreiben oder Räume zu öffnen, in denen überhaupt wieder Nachdenken möglich ist. Also das ist ja eine sehr defensive Strategie. Sie sagen nicht, das soll jetzt, also das ist jetzt, wie du das dargestellt hast, dass sie sagen, das ist jetzt die neue Lösung und damit werden wir die Welt verändern, sondern das ist eher, ja, dass wieder Räume aufgemacht werden, dass das Bestehende in seiner Naturalisierungstendenz ausgestellt wird, so eine Aufklärungsfunktion hat, die irgendwie anders, du hast auch das Gefühl, wenn du jetzt hier referierst, veränderst du vielleicht irgendwas. Und so haben wir auch vielleicht nur ein sehr vages Gefühl, wenn die nicht. Also wenn so eine Aktion passiert, dass sich da bei Einzelnen vielleicht was verändert. Also vielleicht insofern wird es nicht ganz gerecht, mit Gesetzen drauf einzugehen. Ich fand trotzdem, die Stärken sind wirklich da, wo seine bestimmte konkrete Aktionen, die in bestimmten konkreten Situationen Sinn gemacht haben, nochmal reflektiert werden. Ich finde aber, es ist schon eine ganz starke Tendenz zur Selbstverwirrung dafür. Wir sind auch unterschiedliche Autoren und unterschiedliche Ziele, aber ich würde mal praktischerweise eine ganz gleiche Ecke, wo jetzt in die reine Kritik und die Wirkung im Ablauf steht, da gibt es diese Unterwissen Gestalt, was ja dieses frei sortierende Pseudonym für alle Aktivistinnen und Aktivisten ist. Und da steht dann nicht Schwurbel. Nur in der Spannung des Paradoxon lässt sich dieses Wesen fassen. Luther Blissett ist die Vertreterin einer umfassenden Strategie. Doch diese Strategie ist nicht Strategie. Luther Blissett ist die Besitzerin einer neuen Identität. Doch diese Identität ist nicht Identität. Luther Blissett ist die Inhaberin eines sicheren Ortes. Doch dieser Ort ist ein ortloser Ort. Und gerade weil sie eine Position einnimmt, die jede formale Kohärenz ausschließt, kann sie nur durch die wahre Kohärenz existieren. Und niemand kann diese multiple Gestalt besitzen, da auch immer versucht, sie festzuhalten und gleitet sie. Und ich meine, das alles habe ich, wenn ich mich nur Blissett nenne. Das ist so ein bisschen das, was ich meine. Das hat was von. Naja, tatsächlich so Selbstbeweihräucherung und auch dieses Kokette, was ich meine am Anfang mit, oh, wir haben ja mal so ein schlechtes Gewissen, wir Bürgerkinder, wenn wir so wenn wir zwei Nächte durchtanzen, statt ordentlich an Texten zu arbeiten. Wir machen es aber trotzdem. So. Also ich finde, das ist genau da, wo es in diesen Narzissmus umkippt. Wir sind die Leute, die echt cooler sind als diese altbacken Menschen, die nach. Das wäre dann tatsächlich meine Kritik. Da, wo, was überhaupt nicht abstreitet, dass in diesem Buch durchaus auch anregende, amüsante, lustige und intelligente Sachen geschrieben werden. Aber die werden gerade das Elend, das immer mal wieder mit rauskommen und irgendwas Gutes gemacht hat. Bei mir sieht es ja nie allein aus. Ja, klar. Ich finde zum Beispiel das Lustigste von dem Spruch, wir sind nicht alle, es fehlen die Bekreuzigten. Von der CSU-Demo gegen das Kruzifixverbot im Klassenzimmer. Darüber muss ich wirklich laut lachen. Das andere, was ich finde, ist gerade in dem, wie du es beschreibst, strategische Fragen. Das kommt ja in dem Vokabular auch ganz viel vor, so strategische Subjektpositionen und Identitätskonstruktionen und so. Das ist ein neues Machtausdruck. Also das ist tatsächlich ein Feldnamen-Vokabular. Wo ich eigentlich, also als jemand, der Identität konstruiert, immer schon souverän bin. Der sozusagen dann anfängt zu konstruieren. Und genauso wie dieser ganze diese Diskurstheorie so ein kaum versteckter Idealismus ist. Der wird durch Geist geschaffen, durch Sprache. Also viel anderes, nur ein bisschen schlauer, haben meine Idealisten auch gesagt. Und deswegen finde ich eigentlich alles das, was mit gerade die Postmoderne und Büro, und das ist jetzt mal das ganz andere als diese Machtfantasien. Das ist ja auch in den 90ern in Deutschland so rezipiert worden, als die Selbstkritik an dieser Art von dem Sein. Denn ich setze gerade das in den Menschen total vor. Und deshalb kann ich davon damit nicht so viel anfangen. Ich weiß auch tatsächlich nicht genau, was das ist, eine Identität zu konstruieren, die offen ist und deswegen nicht Identität wird. Das verstehe ich nicht, damit kann ich nicht viel anfangen. Und ich habe es ja auch vorgelesen, nicht weil ich finde, man kann über Identität nachdenken oder so. Das war manchmal ja auch was. Weil des Individuums, was auch immer gesprochen, aber diese Sprache, die unglaublich beschwörerisch, also beschwörend, gleichzeitig triumphalistische, das finde ich total strange. Und das stößt mir dann schon auf. Und das ist dann, glaube ich, was, wo Leute sich dran festhalten, die sozusagen, die so eine Pseudo-Selbstkritik durchmachen und gleichzeitig ihre eigenen, Machtwünsche weiter irgendwie den anderen Vokabular transportieren können. Das wäre so das, was mir dazu einfällt. Daraus ein Gefängnis von Sprachdiskurs, was immer, kannst du nicht ausbrechen, aber kannst du den ein bisschen weniger drücken machen. Oder so, laufen die ganzen Bücher ja hinaus und dann gibt es noch die schon noch ein bisschen schräger sind, weil die oder so, die so eine ziemlich merkwürdige Faszination für Karl Schlitzsche Fantasien haben. Also abgesehen davon, dass es keine Seriennose zumindest nicht. Und das ist aber kein Zufall. Also das ist alles irgendwie sehr unheimlich. In deinen Ausführungen hast du dargestellt, wo die Unterschiede liegen. Ganz krass. Also wir haben ja das Thema eigentlich Verhältnis zwischen Theorie und Praxis. Und durch deine Ausführungen war es am Anfang damit begonnen, okay, die Gruppen sind gegenseitig in einer gewissen Weise, dadurch, dass die Praxis die Kraftquelle darstellt, auf der anderen Seite, dass du auch gesagt hast, man braucht die Praxis einen Teilraum für Theorie zu schaffen. Und dann bist du aber gerade durch die Überspitzung der Ergebnisse in Ordnung dargestellt hast, aber auch in dem Buch darauf eingegangen, wo die großen Unterschiede liegen. Und ich sehe es als ein ganz großes Problem unserer Generation, dass sie letzten Endes die Aktionisten, die Macher, die Leute, die hingehen und was tun und die Leute, die sich permanent zurückziehen und denken und Sachen dann analysieren und so weiter, dass die Leute nicht miteinander arbeiten, sondern dass letzten Endes diese zwei Strömungen sich ganz krass bekennen. Hier zwar. Also, und meine Frage ist halt, wie siehst du diese Chance, wie das ist überhaupt in einem Fokus, da was herzustellen, dass sich diese beiden unterschiedlichen Strömungen, die sich durchaus auch befruchten können, sich näher kommen oder ist es außerhalb deines Fokus? Und falls du eine Strategie siehst, wie man sich da annähern kann, welche sind das? Ich bin mir nicht sicher, ob man so von Strömung reden kann. Ich glaube, das ist dann ja auch ein Charakter. Aber kann sozusagen als, ich weiß noch gar nicht genau, wirken würde, aber sagen mit dem, was ich zum Beispiel in den Autonomen geschrieben habe, kann ich nichts anfangen. Was ich weiß, dass es nicht auch, dass es nicht auch autonome Praxen gibt, die wir sinnvoll sind und dann auch daran beteiligen sollte. Aber ich glaube, den Masterplan hätte ich nicht. Und das Wichtige wäre tatsächlich erstmal, ich glaube, das, was wirklich nur anzubieten ist dieses Moment von Selbstreflexion. Und dieses von wie richtet man sich denn ein? Man muss sich immer irgendwo einrichten, aber wie richtet man sich denn da ein? Was tut man da eigentlich? Und diese Selbstreflexion fehlt sozusagen bei den Leuten, die eigentlich immer nur am Brüllen sind und machen und sich da irgendwie sich dabei so vorkommen können, als hängt da irgendwie gerade das gute, wahre Schöne von ihnen ab. Natürlich ist das aber auch bei Leuten, die in dieser Kult darum machen, was sie für super Theoretiker sind, deren ihnen gleichzeitig irgendwie seit Jahren einfach in der Text mehr gewirkt ist. Das wäre auch. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, dass das Angebot, was man erstmal, was man wirklich machen kann, ist, ja, die Wendung des also hat etwas mit Denken dann zu tun, mit Theorie, nämlich die Wendung des Denkens gegen sich selber voranzutreiben. Gegen sich selber im Sinne von den Blick auf sich richten und aber auch gegen sich und gegen so, wie man da befasst ist, versucht zu denken. Und sich mal einfach so richtig so, ich glaube, die eigene Erbärmlichkeit und so klar zu machen, sich schlecht zu fühlen, die Arbeit auch man dann vielleicht eine gute Gesellschaft, würde ich sagen. Aber und andere Sachen entstehen oder sie entstehen halt nicht, aber die kann man in welche praktischen Möglichkeiten. Und ganz konkret würde ich, um das vielleicht wirklich nochmal ganz konkret zu machen, hatten wir sozusagen die Probe auf Exempel in Hamburg jetzt letzten November. November, Dezember, Oktober haben Leute von den dortigen Antibiotikaristen, die mit fünf Konsorten, bei denen viele mitgekriegt haben, Landsmann, Aufführung eines Landsmann-Films behindert. Dabei fliegen dann auch noch Blutschweine und solche Rufe. Und wir haben ja eine Demonstration gemacht, als der Film dann nochmal aufgeführt wurde. Wir haben schon in dieser Versuch dieser Demonstration, was er selber aus der Praxis fällt, von dem Aufruf schon die ganze Hamburger Linken zu sagen, so, hier ist jetzt tatsächlich mal eine Sache, wo ihr euch entscheiden müsst. Ihr mögt die auch nicht. Wollt ihr sie denken, weil sie irgendwie doch zur Linken gehört? Oder wollt ihr sagen, doch, es gibt eine Schamgrenze. Es gibt etwas, was wir nicht mitmachen. Und wir demonstrieren jetzt mal gemeinsam. Das hätte wirklich was gebracht. Die Linksantisemiten hatten auch Angst. Diese fünf Leute, das sind die Hamburger Linke gegen die Wende. Aber der Ausgang war, dass die Hamburger Linke in der allergrößten Mehrheit gesagt hat, nein, wir demonstrieren nicht gegen diese Antisemiten. Wir halten uns daraus, das interessiert uns nicht. Und das ist sozusagen der Stand, mit dem uns dann auch umgehen. Und ich sage, es ist mir zum Beispiel auch sehr schwer, in den Bus zu stellen, okay, gut, aber auf der Ebene können wir doch was zusammen machen. Oder so. Also wenn sozusagen nicht das geht, also wenn es nicht geht, gegen Leute zu demonstrieren, die Blutschweine rufen, andere Leute, also nicht nur in Reden antisemitisch sind, sondern auch irgendwie Leute schlagen und Hochführungen anzugehen, eines Resistenzkämpfers verhindern. Wenn das nicht geht, dagegen zusammen was zu machen, was soll denn dann gehen? So, das wäre da mein Standpunkt. Und nur dann halt nicht. Ich habe noch eine Frage. Ich kann da jetzt nicht sehr kritisch stellen, wo du vor dem Hintergrund des Referierten, vielleicht auch im Zuge des Kongresses, die Rolle der Kunst einordnen könntest. Also, da gestern zum Beispiel bei dem Podium, wenn es halt halt wiederum, dass Kunst irgendwie smart sein soll und Power haben soll und so solche Worte sind da gefallen. Und mir stellt sich die Frage, ob es vielleicht eher soll, der Kunst wäre deswegen aus dem öffentlichen Raum zurückzuziehen, also nicht kommen so hart zu sein, sagen, dass eben, was du ja auch bei Jungs, was du auch bitte wie geschrieben hast, nicht sich einzupassen, eben nicht nützlich zu sein, sondern ja, ich finde das eigentlich sehr, also ich habe jede Diskussion gestern nicht gehört, ich finde das eigentlich, der Staat selber tut es halt erstmal, ist sozusagen, dass jeder wahr, was die bürgerliche Gesellschaft hält, für, wo sie sich den Luxus leistet, etwas am Leben zu erhalten, zu reproduzieren, was eigentlich zu nichts nütze ist. Was nur schön ist oder zum Nachdenken anregt oder was auch immer, aber was kein Mensch braucht. Nur Dinge, wie man Nahrung, Schlafen, was auch immer braucht. Und gleichzeitig ist es natürlich nicht so einfach, weil Kunst immer auch Präsentation, Landschaft zu tun hat, also Kunst sich natürlich in einem Wort auch wieder verrät. Und deshalb ist natürlich die Forderung, nämlich die erste, die an Kunst sein müsste, wie sollte Kunst sein? Genau in dem Sinne von sich nicht nützlich machen. Auch nicht irgendwie für die Väter nützlich machen. Das Ganze, die unsägliche, engagierte Kunst, die es in den 70er Jahren gab. Diese ganze Do-it-yourself und was auch immer Geschichten, wo Leute sich dann selber darstellen können und dann ist immer eben die Hoffnung, dass gerade eine Kunst die versucht wirklich irgendwie Kunst zu sein und nicht nützlich, dass das umschlägt in etwas, was dann auf einer höheren Ebene sehr wohl gesellschaftlich nützlich ist, nämlich indem sie ihren eigenen verqueren Beitrag dazu leisten, dass die Dinge besser werden. Also indem sie Leute verstört, indem sie Luxus, also Möglichkeit des Besseren zeigt und vielleicht wenig bessere Argumente für kommunistische Revolution als den vierten Satz von Schröder als zweites Streichquartett mit diesen unglaublichen Erfahrung von den neuen, ungebundenen Tönen, die das Unerhörte, das noch nie dagewesene, was dann auf der Textzeile ich fühle Luft von anderen Planeten, also das Versprechen des Neuen. Aber es kann sie halt nur, weil sie ihre eigene Logik autonom verfolgt und gerade nicht darauf setzt, von meinem Leben auch entspannt zu wirken, sondern zu sein. So würde ich ungefähr so ganz auf die Schnelle und aus der Hüfte geschossen das Verhältnis zu Kunst sehen und bei dieser Kriegsfrage ist es dann natürlich immer schwierig vor Ort, das ist nicht so, aber wenn sich sozusagen politische Formen auch ein künstlerisches Moment aneignen, ist ja erstmal nicht verkehrt, genauso wie wenn man einen Text auch so schön zu schreiben, ist das ja auch nicht verkehrt. Ich hätte eine Anmerkung, eine Frage, die Anmerkung ist, das kann man sozusagen sehr kurz in den Text, aber ich würde ein kleines Wort stärker machen, dass genauso die Praxis so machen kann, kann sich auch Theorie so machen. Machen, also nämlich auch da jetzt ein bisschen her. Das ist sozusagen diese Figur des Eintrags, das ist, glaube ich, gerade in der subkulturellen Struktur, die es Linke ist, ein verführerisches Identitätsangebot. Das kann man ja auch nicht machen. Und die Frage, die ich hätte, wäre das Verhältnis von Theorie und Praxis nochmal auf einer anderen Ebene, was sich bis jetzt sozusagen auf dem Vorderen zu mehr Zustand bezogen hat. Und auch sozusagen, ob du sagen würdest, das Reden möglich ist und das danach auch möglich ist, also über sozusagen Organisationsfragen, wie sozusagen wie geht man dann, wie möchte man das machen, was kann man jetzt sagen, wenn man das möchte, oder ob du da sozusagen klassisch eher in der Tradition auch die Bühne sagen würdest, Bilderverbot, da muss man sozusagen das erstmal eher offen halten. Alle versuchen das sozusagen zu genau zu bestimmen, machen es noch schöner und wir haben auf jeden Fall falsche Stellen. Ich sage jetzt mal, was vielleicht zu dieser Figur des einsamen Theoretikers. Ich würde dir einerseits recht geben, dass das natürlich auch gleich eine existenzielle Pose sein kann. Und gerade in Deutschland mit der Tradition der Innerlichkeit und des armen Poeten, der in seiner Dachstube sitzt und es regnet durch, aber er ist in den höheren geistigen Gefilden und so. Das hat ja auch eine sehr antisoziale Komponente, also im Sinne von tatsächlich antigesellschaftlich, antipolitisch, der reine Tor. Insofern würde ich natürlich sagen, wenn ich es diese Gefahr, weil gleichzeitig ist sie von vielen Identitätsangeboten noch so eine vergleichsweise harmlose, würde ich das wiederum denken. Und zweitens, tatsächlich erstaunlich wenig verbreitet, denke ich. Es vielleicht auch nur deswegen, weil man von diesen einsamen Theoretikern natürlich nicht so viel mitkriegt, die in ihrer Dachkammer sitzen. Aber, also, ja, ich weiß nicht, interessanterweise ist gerade auch Leute, die mal sich sehr viel auf Theorie eingebildet haben, darauf aufs Theoretiker sein, ja inzwischen irgendwie der Klickenzusammenhalt wichtiger als Adorno und Marx zitieren oder so. Die gehen natürlich jetzt über die Bahamas. Aber das ist sehr selten in den letzten Jahren sowas zitiert worden. Das ist ganz bestimmt zum Beispiel keine Pose des einsamen Kritikers, sondern wirklich eher des Vereinsmanagers, der bewacht, wer dazu genügt hat und wer nicht. Insofern scheint es gar nicht so viele Leute anzusprechen oder wenn man nicht so viel mit. Und das andere, ja, der nachrevolutionäre Zustand, ich glaube, das ist auch in der Allgemeinheit, also das wäre sozusagen fatal allgemein, darüber was zu sagen. Ich glaube, ich denke, das wird total nett. Man kann ja mal gucken, was passiert. Und ich würde, glaube ich, sagen, dass genau diese Haltung von gucken, was passiert, die entscheidende ist. Ich glaube, man wird ja natürlich ganz viele Sachen auch organisieren müssen. Ja, das wäre ja auch. Und ich glaube, man kann dann bestimmte Fragestellungen sowas auch durchaus durchspielen. Meine Lieblingsfragestellung war immer, was passiert nach der Revolution mit dem Hamburger Osten, also dem Hochhaus, wo niemand wohnen will. Wo organisiert man das? Das ist tatsächlich ganz interessant, sich das mal zu fragen. Da kommt man vielleicht auf gute Ideen und man kann auch mal eine Frage an verschiedene Leute stellen. Das ist ganz interessant, was sie antworten. Leute sagen, oh, wir gründen und dann wird das ganz schön. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen, so meine trotzkistische Kollegin, die sagt, da müssen dann die Reichen wohnen. Dann gibt es dann natürlich auch die kritischen Theoretiker, die sagen, das entscheidet das Subjekt nach der Revolution. Aber ich glaube, das darf man schon. Und da steht man bestimmt auch könnte man auch interessante Lösungen. Man sollte sowas auch durchaus mal tun. Aber ich denke, entscheidend ist wirklich diese Haltung von, man hat dann die Möglichkeit zu sagen, mal gucken, was passiert. Oder wie Walter Benjamin das mal schrieb, Kommunismus ist eigentlich nichts anderes als gut aufzuschlagen, aufstehen und sein Tagwerk verrichten. So. Also in diesem Moment, man steht auf, man fühlt sich gut aufgeschlafen und hat Lust, die Dinge anzunehmen.